Es ist beschämend, wie wenig gesunder Menschenverstand oft bei diplomatischen und historischen Untersuchungen Verwendung findet und wie die Zumutung gestellt wird, auch das psychologische Unmögliche, aller Erfahrung zuwiderlaufende, als geschichtliche Wirklichkeit hinzunehmen. Es ist äußerst bezeichnend, dass uns die Historiker und Diplomatiker allen Ernstes glauben machen wollen, das ganze Mittelalter hindurch bis an die Schwelle der Neuzeit seien unsere Vorfahren Halbidioten gewesen. Denn da ja unzweifelhaft der Kern aller historischen Überlieferung echt sein soll, so kann die historische und diplomatische Forschung die zahllosen Wunderlichkeiten und Rätsel, die in den urkundlichen und literarischen Zeugnissen auf Schritt und Tritt angetroffen werden, nicht anders erklären als durch die Unterstellung, die Geistesverfassung der mittelalterlichen Urkunden und Geschichtsschreiber sei eine so rohe, primitive, undefinierbare, unbeholfene gewesen, wie sie heutzutage nicht einmal bei dem Durchschnitt der Schuljugend halbwegs zivilisierter Völker angetroffen wird. Man verstehe mich nicht falsch. Das Maß des Wissens ist sicher im Mittelalter geringer und viel geringer gewesen als in unseren Tagen. Daran zweifelt kein Mensch. Es gab nur eine Schulbildung der geistlichen Kaste und diese Bildung mag immerhin im Allgemeinen sehr bescheiden gewesen sein. Um diese inhaltliche Seite des mittelalterlichen Geistes aber handelt es sich gar nicht. Es ist vielmehr die formale Seite des Geisteslebens, die uns beschäftigt. Die historisch-diplomatische Forschung verlangt nun, dass wir glauben sollen, im Mittelalter seien bei der Allgemeinheit selbst der gebildetsten Stände die formalen Geisteskräfte das, was man mit einem kurzen und treffenden Wort Mutterwitz, natürliche Schlauheit nennt, so primitiv entwickelt gewesen, dass man es kaum für möglich halten würde, wenn nicht in den urkundlichen und literarischen Zeugnissen handgreifliche Belege der Dummheit in Fülle begegneten. Wir haben solche Belege der Dummheit in den fehlerhaften Datierungen echter Urkunden bereits kennengelernt. Weitere Belege lernen wir jetzt kennen und werden solche noch oft im Verlaufe unserer Untersuchung kennenlernen. Ich wende mich nunmehr wieder dem Versuche Fickers zu, die Widersprüche zwischen Datumsangaben gewisser Urkunden und dem Itinera eines Herrschers durch die Hypothese nicht einheitlicher Datierung aus der Welt zu schaffen. Wenn diese Lösung das Richtige wäre, die fraglichen Diplome also echt wären, so könnte man tatsächlich nicht umhin, die geistigen Qualitäten einer ganzen Reihe mittelalterlicher Kanzleinotare ungewöhnlich tief einzuschätzen. Ich weise auf das angeführte Beispiel hin, in dem ein Notar die Urkunde über eine am 2. September in A stattgefundene Rechtshandlung widriger Umstände halber erst am 30. Oktober in B fertigstellen konnte. Nachdem er anhand des Konzeptes oder sonstiger Unterlagen den Kontext des Diploms niedergeschrieben hat, geht der Notar daran, die Datumszeile unter den Text zu setzen. Er schreibt also hin, gegeben, also Aktum oder Datum. Dann stellt er fest, dass heute der 30. Oktober ist, setzt also hinzu, am 30. Oktober und erinnert sich dann noch rechtzeitig genug, die Handlung habe ja in A stattgefunden, schreibt also weiter in A. Unser Notar merkt also in seinem unschuldigen Geiste gar nicht, dass er mit seiner Datierungszeile, gegeben am 30. Oktober in A, einen hanebüchenden Unsinn niedergeschrieben hat, dass er die widersprechendsten Angaben zu einem tollen Mischmasch zusammenschmeißt. Denn wie man die Bedeutung des einleitenden Aktum oder Datum auch nehmen mag, erstens verhandelt am 30. Oktober in A, zweitens ausgefertigt am 30. Oktober in A, so wie die Datumszeile lautet, enthält sie in sich einen glatten Widerspruch. Dass eine so widersinnige Datierung einmal einem Schreiber versehentlich aus der Feder fließen kann, soll nicht bestritten werden. Dass aber solcher Widersinn in zahlreichen Fällen mit Bewusstsein und Absicht niedergeschrieben sei, muss ganz entschieden geleugnet werden. Auch die mittelalterlichen Notare und Kanzler mussten das Unsinnige solcher Datierungen einsehen. Und wenn ihnen die Einsicht kam, konnten sie ohne übermäßiges Kopfzerbrechen eine Datierungsformel finden, die die Sachlage richtig und völlig klar zum Ausdruck brachte. Der Schreiber in unserem Beispiel konnte also schreiben, verhandelt am 2. September in A, ausgefertigt am 30. Oktober in B. Und wenn anders die Kanzleibeamten im Mittelalter keine Halbidioten, sondern im Besitze des gesunden Menschenverstandes waren, so besteht gar kein Zweifel, dass sie in den Ausnahmefällen, in denen Handlungen und Beurteilungen auseinanderfielen, die Datumsformel in dieser einzig richtigen Weise abgefasst hätten. Es sind denn auch wirklich nicht so ganz selten Fälle bekannt, in denen ausdrücklich für Handlung und Beurkundung mehrfache verschiedene Zeit- oder Ortsangaben in den Urkunden selbst enthalten sind. Aufgrund der Berufung auf Vernunft und Erfahrung sind Urkunden mit den geschilderten Widersprüchen in den Datierungszeilen oder mit ähnlichen Eigentümlichkeiten der Daten, wenn zum Beispiel zwei Urkunden desselben Ausstellers mit gleichen Zeitangaben verschiedene Orte nennen, die mit dem Itinerar unmöglich zu vereinbaren sind, als Fälschungen zu erklären. Diese Fälschungen können nicht praktisch materiellen Motiven entsprungen sein. Auch diese Fallstücke sind Ausflüsse der spätmittelalterlichen, gelehrten, universalen Geschichtsverfälschungsaktion.